Ein kleines, aber sehr mächtiges Fläschchen Öl. Unsere Geschichtenerfindungssuperkraft hat uns also die Fähigkeit verliehen, uns zu großen Gruppen zusammenzuschließen und zusammenzuarbeiten. Aber das ist noch nicht alles. Die Superkraft ermöglicht es uns auch, flexibel zusammenzuarbeiten und die Zusammenarbeit jederzeit und sehr schnell zu verändern. Wie gesagt, Ameisen können ebenfalls in großen Gruppen zusammenarbeiten, auch ohne erfundene Geschichten. Aber sie sind komplett unfähig, ihr Verhalten jemals zu verändern. Seit Jahrtausenden machen Ameisen exakt das Gleiche, zum Beispiel ihrer Königin dienen. Menschen dagegen können ihre gemeinsamen Projekte und ihr Verhalten ganz schnell und einfach ändern. Sie müssen nur die Geschichten verändern, an die sie glauben. Frankreich zum Beispiel wurde vor langer Zeit von Königen regiert. Die Franzosen glaubten tatsächlich, dass ein großer Gott hoch oben in den Wolken das so bestimmt hätte. Und dass sie dem König deshalb gehorchen müssten. Hat das tatsächlich ein Gott so festgelegt? Wohl kaum. Irgendjemand wird sich diese Geschichte ausgedacht haben. Aber egal, solange die Franzosen daran glaubten, waren sie gehorsame Untertanen. Und das war dem König natürlich nur recht. Doch woher wussten die Leute überhaupt, wer König sein sollte? Dazu gibt es natürlich auch wieder eine Geschichte. Und die ist wirklich irre. Nachdem der große Gott auf seiner Wolke einen tapferen Krieger als ersten König Frankreichs auserwählt hatte, soll er ein göttliches Wunder vollbracht haben, um dem Volk seinen Wunschkandidaten zu präsentieren. Er hat eine Taube mit einem Fläschchen kostbaren Öls zur Erde geschickt. Natürlich hat kein einziger Franzose diese Himmelstaube gesehen. Doch ein Priester hat den Leuten ein kleines Ölfläschchen gezeigt und beteuert, es käme von ganz oben, aus dem Himmel. Und die Leute haben ihm geglaubt. Als der neue König schließlich gekrönt wurde, hat man ihm feierlich das Himmelsöl über den Kopf gegossen. Und von da an wurde jedes Mal, wenn ein französischer König starb und die Leute herbeieilten, um seinen Sohn zum neuen König zu krönen, etwas von dem besonderen Öl auf dessen Kopf getupft. Ohne Öl kein König. Das Ölfläschchen wurde natürlich an einem hochgeheimen Ort verwahrt.